Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern, diesmal Folge 48 vom 8. Dezember 2020. Ja, willkommen direkt in der zweiten Welle, so heißt es ja überall. An den Schulen merkt man nicht sonderlich viel davon, so ein bisschen scheint sich da jetzt etwas zu tun, aber letztendlich gibt es viel Normalität, Maskenmüdigkeit und ja auch das Bedürfnis nach mehr Normalität. Und ja, mal gucken, was da jetzt noch so kommen mag. Das ist aber gar nicht das Thema heute, sondern ich gucke ja immer wieder so in die Richtung, wie kann man die Zeit jetzt nutzen und wie kann man jetzt auch Bildung aus der Ferne in irgendeiner Form realisieren, daher auch der Name des Podcasts. Und alljährlich findet dort eine Veranstaltung statt, die sich nennt Advent of Code. Der Titel der Folge deutet es schon an. Und was sich dahinter verbirgt, ist ein Adventskalender, aber ein besonderer Adventskalender. Einer, bei dem jedes Türchen ein kleines oder sogar zwei kleine Programmierprobleme beherbergt. Die Idee ist eigentlich ganz witzig. Es gibt eine kleine Rahmenhandlung und mit jedem Türchen wird diese Rahmenhandlung ein wenig weitererzählt. Wer also schon immer mal eine Gelegenheit gesucht hat, mit dem Programmieren zu beginnen, ist Advent of Code genau die richtige Gelegenheit. Man kann dort einsteigen mit sehr einfachen Aufgaben. Also auch Anfänger kommen da sicherlich zu guten Ergebnissen. Es ist unabhängig von einer Programmiersprache und es gibt eine große Community und viele unterschiedliche Personen, die jetzt die Aufgaben lösen. Jedes Jahr findet das statt, jetzt schon seit mehreren Jahren und ja, die umrahmende Geschichte ist häufig Nikolaus, der irgendwo festsitzt oder irgendwie zurück muss. Er muss auf jeden Fall pünktlich zum Heiligabend ankommen und wir müssen ihm dabei helfen, indem wir da ja verschiedene Aufgaben für ihn lösen. Das Ganze ist sehr textorientiert. Die Eingaben bestehen auch aus Text und als Ergebnis muss man meist irgendeine Zahl produzieren oder eine Eingabe, die man dann eingibt und dann erhält man dafür einen Stern. An einem Tag kann man maximal zwei Sterne erhalten. Wenn man die erste Aufgabe richtig hat, dann gibt es noch eine zweite Aufgabe, die meist ein bisschen komplizierter ist und das Problem aus der ersten Aufgabe noch so ein bisschen weiter dreht. Jeder Spieler erhält dabei eine eigene Aufgabe, also die Aufgabe ist schon überall die gleiche, aber das Eingabeproblem ist jeweils immer ein bisschen anders, so dass man nicht einfach nur das, was man da eingeben muss, also diese Zahl zum Beispiel, einfach irgendwo veröffentlicht und alle können das dann benutzen, sondern man kriegt da jeweils so ein bisschen eine angepasste und individualisierte Input. Das Ganze wird noch umrahmt von der Community, die ich schon so ein bisschen angedeutet habe, unter dem Hashtag Advent of Code zum Beispiel oder auch auf Reddit, also so eine, wie soll man das nennen, Plattform, so eine Art Forum, wo die Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer gesammelt werden. Und das ist auch immer wieder einen interessanten Blick wert, denn da gibt es ein paar Kreative, die sich dann da ein wenig austoben und versuchen, die Aufgaben nochmal auf eine besondere Art und Weise zu lösen. Zum Beispiel gibt es dann Visualisierungen. Also man muss da zum Beispiel an einer Stelle so eine Schlittenfahrt berechnen, beziehungsweise der Schlitten des Nikolaus, der fährt da irgendwo entlang und man muss ausrechnen, wie viele Tannen er dann jeweils mitnimmt. Und da hat jetzt jemand dann eine kleine Visualisierung für realisiert. Oder Nikolaus möchte in ein Flugzeug einsteigen und es werden aber nur bestimmte Pässe angenommen und auf diesen Pässen müssen bestimmte Merkmale vorhanden sein, was so Haarfarbe, Größe, Augenfarbe, Datum der Ausstellung und so weiter angeht und man muss gucken, welche Pässe passen jetzt und welche passen nicht. Und da gibt es auch welche, die dann tatsächlich so dreidimensionale Visualisierungen dieser Pässe dann programmiert haben und in dieser Reddit-Community ist auf jeden Fall immer etwas los, da lohnt es sich also einen Blick hineinzuwerfen. Es gibt noch eine Rangliste, das Ganze nennt sich da Leaderboard. Dort wird man dann verewigt, wenn man eine Aufgabe erfolgreich absolviert hat. Allerdings ist das normalerweise für die Normalsterblichen extrem schwer, dort nur irgendwo eine Schnitte zu erhalten. Und zwar funktioniert das wie folgt. Der Erste, der eine Aufgabe an einem Tag löst, kriegt 100 Punkte, der Nächste kriegt 99 Punkte und so weiter. Und wenn man nicht unter den ersten 100 ist, dann geht man eben leer aus und kriegt dann nur noch 0 Punkte. Und ja, normalerweise werden die zu einer bestimmten Uhrzeit dann freigeschaltet, die Aufgaben. Und dann, ja, muss man eben schnell genug da sein. Und da gibt es wirklich Leute, die dann da auf der Webseite warten und die ganze Zeit F5 drücken, bis die neue Aufgabe kommt. Und dann ist innerhalb von Minuten schon die Lösung da. Also das ist unglaublich schwer, da auf dieses Leaderboard irgendwie drauf zu kommen. Aber es gibt ein anderes interessantes Konzept. Und zwar nennt sich das ein Private Leaderboard. Das kann man für sich selbst erstellen und dann bekommt man so einen kleinen Code. Und mit Hilfe dieses Codes kann man dann andere einladen in sein Leaderboard und hat dann so eine eigene kleine, ganz lokale Rangliste. Und das mache ich eigentlich immer ganz gerne mit Klassen. Ich habe verschiedene Fachinformatiker-Klassen, 3 Stück sind es an der Zahl, die ich dort auf dieses Leaderboard eingeladen habe und ja, die sich jetzt an dieser Stelle dort auch versammeln. Ich gucke mal eben gerade drauf, wie viele im Moment drauf sind. 44 Stück haben sich dort versammelt und sammeln im Moment Sterne. Und man kann auch so erkennen, dass einige da tatsächlich so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt hat oder ja auch einfach die Freude an der Tätigkeit. Die sammeln also auch noch in den letzten Tagen immer wieder Sterne und man sieht so, an jedem Tag versuchen die da doch noch dann die Aufgaben zu lösen. Ist also eine gute Gelegenheit an dieser Stelle auch so ein bisschen ja, den Ehrgeiz zu wecken, um ja die Leute auf diesem Leaderboard bei Laune zu halten. Dort gilt natürlich auch wieder, die Punktzahl, die man erzielt, ist Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Also je schneller man dann die Aufgaben löst, umso mehr Punkte bekommt man. Allerdings kriegt jetzt nicht der erste 100 Punkte und der zweite 99, sondern das hängt dann jeweils von der Anzahl der Personen ab. Wenn ich nur 10 Leute habe, kriegt der erste 10, der zweite 9 und so weiter. So kriegt man also auch Punkte, wenn man Sterne dann erzielt. Insgesamt also ein schönes Projekt. Schaut es euch am besten mal an. Vielleicht gefällt es euch ja und ihr bekommt ein bisschen Spaß daran, falls ihr eine Gelegenheit sucht, mit dem Programmieren anzufangen. Es macht wirklich jede Menge Spaß. Die Geschichte ist schön. Und ja, man hat so ein befriedigendes Erlebnis, wenn man dann tatsächlich so eine Aufgabe gelöst hat. Im Moment, heute ist ja der 8. Dezember, sind die Aufgaben noch okay. Man merkt aber auch schon, dass sie jetzt in der Schwierigkeit anziehen. Tendenziell ist es so, dass die später sehr schwer werden, die Aufgaben. Da sitzt man dann wirklich sehr lange daran, da eine Lösung zu produzieren. Im Moment geht das noch, aber vielleicht ist die Motivation, wenn man dann erstmal auch so ein bisschen Freude an der Sache hat, größer, dann auch über längere Zeit dann am Ball zu bleiben. Jo, das war's an dieser Stelle wieder von mir. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr wascht euch weiterhin fleißig die Hände, seid symptomfrei und euch, ja, geht es ansonsten auch gut. Ich verbleibe dann mal mit den besten Grüßen und sag dann mal bis dahin und tschüss.